Gewiss, diejenigen, die ihr anstatt Allahs anruft, sind nur Diener gleich euch. So ruft sie doch an, und so sollen sie euch doch erhören, wenn ihr wahrhaftig seid.